soll ich mir wünschen, was ich nicht schon hab? Wie kann ich dir zeigen, wie sehr ich dich mag? Wie kann ich's beweisen, wirst du mich verstehen? Was könnt ich dir schreiben, kannst du es nicht sehen? Die Sonne.